Erster, alle Länder sollen laut für Gott rufen. Zweiter, dient Gott mit Freude. Kommt zu ihm und singt fröhlich. Dritter, wisst, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht. Wir gehören ihm. Wir sind sein Volk und seine Schafe. Vierter, geht durch seine Tore und dankt ihm. Singt Lieder in seinem Haus. Dankt ihm und lobt seinen Namen. Fünfter, denn Gott ist gut. Seine Liebe bleibt für immer. Er ist immer treu zu allen Menschen.